Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde. Parallelwelten jenseits der Alpen ist das Motto noch bis 3 Uhr. Unter Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Hierher, meine Herrschaften, alles hierher. Hier hören Sie die neueste Super-Super-Jukebox, das elektronengesteuerte Schnulzertrom. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Sie brauchen nicht mehr zu wählen. Ein Druck mit dem Finger genügt und das Schnulzertron stellt sich selbsttätig auf Ihren Geschmack ein. Jedem seinen Schlager, jedem seine Lieblingsmelodie durch Schnulzertron das selbsttätige Elektronengehirn. Oklahoma Jim kam von den blauen Bergen, zückte seinen Colt und was hat er gewollt? Fenster gehen bei der Ordelkrum und jodeln bei der Nacht. Hollerori, hollerori, und die Zenzi, die hat gelocht und gesagt: Zizibum, Zizibum, Senior, Sie sind in Mexiko, bei mir kein Matador. Zizibum, Zizibum, ai, ai. Dem Käpt'n aus Hamburg bleib ich treu. Ahoi, ahoi, ah. Heurige, wer ist gestoßen beim Tarif? Wir sind mir Oberstier. Und wo singt der Passagier? Oklahoma Jim kam von den blauen Bergen, zückte seinen Colt. Wohin hat er gewollt? Von Capri nach Pisa, wo Mona Lisa muss sich in Tanze drehen. Arrivederci Gondola, l'amore ist schön, drum singt man. Blende Gladiolen aus Haiti, braune Chrysanthemen aus Madrid. Mädelein, dein Junge geht nun schlafen, drum sing noch einmal das Lied. Ich bin die Mademoiselle Midinette, s'il vous plaît, merci bien, rendez-vous, c'est si bon. Fernandelle, tête à tête, rififi, mon panas, camembert, caltefus, ja, saucisse, ist die Liebe aus Paris. Oklahoma Jim kam von den blauen Bergen, zückte seinen Colt. Mit wem hat er gewollt? Mit Marita Martini Marina, weil die Lore allein ihm gefällt. Denn Mariandel Conchita Lolita ist die einzige Frau auf der Welt. Und in der Bar zum krummen Askeier, da ist das Blasteier, drum trinkt man Flaschen Bier. Ja, in der Bar zum krummen Askeier, da singt man Dixieland, Dixieland, singt die neue Combo-Band. Und Nicky Katz, der klebt mit den und der Schaukling sagt die Wend. Denn im Teutoburger Wald, auf der Lüneburger Heide, da schaut ein altes Försterkind hinaus aufs weite Meer. Und Rosen blühen im Tal, deutsche Augen sehen voll Freude. Das Heimatland, das Heimatland und deutsche Heimat, ihr. Oklahoma Jim kam von den blauen Bergen, zückte seinen Colt und hat die Flucht geholt. Ein Zigeuner braucht zum Weinen eine Gäge. Und ein Schiff braucht einen Häfen in Shanghai. Kleine weiße Taube fliegt zu meiner Möwe, sag ihr, mein Kanari, bleibt ihr treu. Förster, Rose, Frühling, Sommer, Hafen, Herzen, Schmerzen, Roma, Liebe, Triebe, Jimmy, Johnny, Pärchen, Märchen, Möwe. dir die Gründe eines Nervenschocks. Wirf deine Groschen in die Musikbox. Schirm für den Lärm und erschlag deine eigene Persönlichkeit. Ein Mensch von heute, schalt deine eigenen Gedanken aus. Mach deine Außenwelt zum Irrenhaus. Zeig nur, wie feig du schon bist, weil du vor dir selber in den Lärm entfließt. Kaufe dir Lärm am laufenden Band, mit oder ohne Gesang. Langspielplatten, die spielen zwar lang, doch wenn es aus ist, dann wird dir so bang. Und du wirfst immer wieder neues Geld hinein. Nicht einen Augenblick auf Ruhe sein. Das ist der Spaß, um den es heute geht. Du, der Individualität. Ein fast schon visionär zu nennendes Werk. Angesichts heutiger auf den jeweiligen User-Geschmack abgestimmten Musikempfehlungen und Playlists virtueller Musikanbieter im Internet. Jeder mit seinem angeblich oder tatsächlich persönlichen Musikprogramm. Einen Juke will er sich machen, heißt die Nummer, komponiert und getextet von Peter Wehle, vorgetragen von Helmut Qualtinger und Karl Merz. Helmut Qualtingers Qualitäten als Menschendarsteller überzeugten auf jedweder Bühne. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre war er auch als Sänger erfolgreich. Seine Songs liefen in den Jukeboxen vieler Lokale. Der Halbwilde, der Papa wird schon richten, der geschupfte Ferdel und der Bundesbahnblues. Fast immer war Gerhard Bronner der Texter und Komponist der Nummern. Diese stammte aber wie gesagt von Peter Wehle. Der Titel »Ein Juke will er sich machen« erschien vermutlich gegen Ende der 50er Jahre. Preiser Records hat eine schöne Sammlung mit Qualtinger Songs zusammengestellt, die auch genauso heißt. Die Qualtinger Songs. Thank you. Musik aus Österreich geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Miniatur aus der Bühnenmusik zu dem Theaterstück »Das Blaue vom Himmel« von Ernst Marianne Binder. Die Uraufführung fand am 1. August 2005 im Rahmen des Straßentheaterfestivals in Graz statt. Komponiert wurde die Musik von Josef Klammer. Klammer benutzte hier eine Text-to-Speech-Software, ein Computerprogramm zur Sprachsynthese. Das Label Extraplatte hat eine ganze Reihe der faszinierenden Stücke von Josef Klammer unlängst auf CD veröffentlicht. Pieces for Synthetic Voices heißt die CD von Josef Klammer. Vor den synthetischen Stimmen sang Eva Jancic alias Gustav in mehreren Sprachen über eine Fahrt nach Genua. Darin finden sich zum Beispiel in französischer Sprache die Zeilen: Die Erde gehört den Privilegierten, bald gehört ihnen das ganze Universum. Wer zu hoch intoniert, kann das Lied nicht singen. Wenn ich diese Metapher richtig verstehe, heißt das, Hochmut kommt vor dem Fall. Die Platte, auf der dieses schöne Lied zu finden ist, heißt Rettet die Wale. Urheber ist Eva Jancic alias Gustav. Sie lebt in Wien. Erschienen ist die Platte bei dem Label Mosts. Tschusch ist ursprünglich ein österreichisches Schimpfwort für Menschen aus Osteuropa und dem Balkan gewesen. Ähnlich wie das Schimpfwort Nigger wurde der Begriff aber zurückerobert und wird nun mit Stolz getragen, zumindest von den Mitgliedern der Wiener Tschuschenkapelle. Nach diversen CDs mit der Kapelle hat deren Leiter Slavko Ninic letztes Jahr die CD Tschuschen a Cappella veröffentlicht. Slavko Ninic singt Bass, der Bariton ist Alfred Stütz, Maximilian Cencic ist der Tenor und von ihm sind auch die Arrangements. Ljaka Cencic ist die Mezzosopranistin. Omilimi ist ein Volkslied aus Kroatien. Ein Mädchen im Dorf habe ich lieb gewonnen. Ein wenig schüchtern ist sie, aber das macht nichts. Singen werde ich morgens und abends, damit sie sich meiner erbarmt. Oh. die Wette herum. Nehme ich sie. O, immer das Milo, Človek van stojí, ký je zaprt v úzi, ký je zaprt v úzi, se ne premyšľava va veľkoj tugi, ufanie si dáva. Surado visoki obloki kieto te zaprt gorke suze doči zis nich niš ni vidit nego nevo plavo zato uzis idit nikomu ni drago. Oh, Bolen leži mlad stojan, bolen leži ke umre. Nad glava mu mlada ta nevesta, smaško dete na race. Solzi roni, solzi te i kapat, postojano volice. Stojan mi se razbudi, na nevena govori. Oj, neveno ti, mlada nevesto, što mi ladi lice to? Da li sitna rosa podrosuva, ili silni doždovi? Ni tu rosa podrosuva, ni tu silni doždovi. Moj te solzi po lice ti kapat, od selanski nepravdini. Moj te solzi po lice ti kapat, od selanski nepravdini. Snoš ti večer na češmata, selani se zbiraja. Zbor zbore, koga ti ke umreš, dete da mi udavat. Mene mlada dalek da odnesat, i za pari da prodat. Musik aus Österreich geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade drei Lieder hintereinander, zwei in kroatischer Sprache und gerade eben ein Volkslied aus Bulgarien. Das erste Lied kam von der CD Tschuschen a Cappella aus dem Jahr 2005. Das Lied besingt die Liebe eines jungen Manns zu einem schüchternen Mädchen im Dorf. Tamara Obrovac war die Sängerin des Liedes danach, Osnitska. Niemand glaubt es, der es nicht selbst erlebt hat, wie es ist, im Gefängnis zu setzen, heißt es da. Ständig denkt er, ständig hofft er. Hohe Fenster und bittere Tränen, nur ein Stückchen blauer Himmel. Dieses Lied wurde in diesem Jahr auf einer gemeinsamen CD von Tamara Obrovac und Georg Kustrich veröffentlicht. Das Lied der Amsel heißt die Platte. Veröffentlicht von dem kleinen und feinen Wiener Label Extraplatte. Feine Musik aus aller Welt ist das Motto des Labels, zu Recht. Auch das Klagelied am Ende der Trilogie ist auf einer CD im Programm der Extraplatte veröffentlicht worden. Natascha Mirkovic-Diro hat ein ganzes Album mit unbegleiteten Klagegesängen aus verschiedenen Kulturen des Balkans aufgenommen. Das Lied, das zu hören war, heißt in deutscher Übersetzung »Krank liegt der junge Stojan«. Stojan ist ein bulgarisches Volkslied. Der junge Stojan liegt im Sterben. Seine Frau sagt zu ihm, meine Tränen tropfen auf dein Gesicht, weil mir die Dorfbewohner Böses wollen. Gestern Abend beim Brunnen trafen sie sich. Sie sagten, wenn du stirbst, werden die das Kind ertränken und mich für Geld verkaufen. Natascha Mirkovic-Dero hat dieses Lied gerade gesungen. Ihre CD mit Klageliedern heißt Cassandra und wurde mit Förderung der Stadt Graz und des Landes Steiermark veröffentlicht.